Der Jesuitengeneral verleiht dann auch dieser Kongregation die Ablässe. Die marianischen Kongregationen, auch wenn sie von Diözesanbischöfen ins Leben gerufen werden, sind also nichts anderes als eine Verstärkung des Kriegsheeres des Jesuitengenerals in der römischen Kirche und damit in den Völkern. Zitat: Dem Generalvorsteher, dem Jesuitengeneral oder seinem Stellvertreter, wird die Vollmacht erteilt, die Hauptkongregation und alle aggregierten Kongregationen selbst oder durch andere geeignete, von ihm gesandte Priester der Gesellschaft Jesu zu überwachen und alle Satzungen, Konstitutionen und Dekrete zu prüfen, zu bestätigen und, wenn sie erlassen sind, zu ändern, zu verbessern, zu erneuern oder ganz und gar neue herauszugeben. Zitat Ende. So bestimmte Papst Leo der 13. weiter. Die restlose Unterordnung der marianischen Kongregationen unter den Jesuitengeneral ist damit vom Papste öffentlich bezeugt. Sie unterstehen organisatorisch also nicht ihm, sondern allein unter Ausschaltung jeder Vorrechte der Diözesanbischöfe, dem Christus quasi Präsens, dem Jesuitengeneral. Dies wird auch äußerlich sinnvoll dadurch angedeutet, dass das Mitglied, ganz wie der Novize des Ordens, sein Gelübde der Mutter des Christus quasi Präsens, der unbefleckten Jungfrau Maria, leistet. Die Kongregationisten meinen, sie wären angenommene Kinder Mariens. Sie sind aber tatsächlich dem Sohne Mariae, dem Christus quasi Präsens, dem Jesuitengeneral, durch Gehorsamsgelübde verpflichtet. Klug wird dieser bei der feierlichen Aufnahmehandlung und den Gelübden verhüllt. Er bleibt völlig unsichtbar. Der Kongregationist verpflichtet sich dem Vorstand der Kongregation mit kindlicher Liebe in allem, was diese Kongregation betrifft, willigen Gehorsam zu leisten. Er soll sich durch bestimmt vorgeschriebene Gebete von Maria die Kraft erbitten, das von ihr gegebene Vorbild des blinden Gehorsams zu erreichen, also des blinden Gehorsams gegenüber dem Jesuitengeneral. Es war eine Unehrlichkeit sondergleichen, als im Jahre 1904 Kardinal Kopp von Breslau dem preußischen Kultusminister erklärte, dass die marianischen Kongregationen nichts mit dem Jesuitenorden und dem Jesuitengeneral zu tun hätten. Es war eine Ungeheuerlichkeit sondergleichen, dass damals der Jesuitengeneral selbst erklärte, Zitat: Der General der Gesellschaft Jesu hat nicht die Leitung der marianischen Kongregation in Händen. Es stehen dieselben tatsächlich gar nicht unter seiner Führung, noch in irgendeiner Weise unter der Gesellschaft Jesu. Zitat Ende. Die preußische Regierung ließ sich diese Täuschung gewiss gern gefallen. Sie hätte sich jederzeit leicht davon überzeugen können, wie unwahrhaftig diese Aussage des Christus quasi Präsens war. Zitat: Aus dem römischen Tiefborn war ein neuer Strom des Lebens entsprungen, der sich im raschesten Laufe über alle Länder ergoss, nachdem er mit seinem ersten silbernen Tropfen einige zarte Halme erquickt hat. Zu dem allen gemeinsamen Zwecke nach gleichem Organisationsgesetze und in dieselbe lenkende Hand des Jesuitengenerals gefügt, bildeten sich rasch Kongregationen aller Stände, Kongregationen des Klerus, hoch und niedrig, Kongregationen des Adels, der Beamten, des Militärs, der Künstler, Kaufleute, Bürger, Handwerker, Matrosen, Fischer, Gesellen, Lehrlinge, alle vereinigten sich um eine Fahne unter einem Gesetz in einem Namen zu Versammlungen, welche ein schlichter Ordensmann leitete. Zitat Ende. So schildert eine Jesuitenzeitschrift Wachstum und Zusammensetzung der marianischen Kongregationen. 1892 empfiehlt die Generalkongregation des Ordens dem Jesuitengeneral, Zitat: Arbeiter mit Hilfe der geistlichen Übungen und unserer marianischen Kongregationen nach den alten Regeln der Gesellschaft Jesu zu allen Werken der Frömmigkeit und Nächstenliebe mit höchstem Eifer anzuhalten. Zitat Ende. Mit der Bildung von Arbeiterkongregationen waren die Hörigen des Jesuitengenerals auch in die breiten Volksteile eingedrungen. Dieses gegen die Ketzer und Heiden fanatisierte, dem Jesuitengeneral unterstehende Kriegsheer umfasst alle Berufe und Stände. Seine Gliederung ist mannigfach. Sie trennt die Geschlechter und Berufe in Gruppen. Diese Untergruppen werden Sodalitäten genannt, ihre Mitglieder Sodalen. Mehrere Sodalitäten können in einer Kongregation zusammengefasst sein, die in Sektionen geteilt wird. Außerdem werden die Berufssodalitäten des ganzen Landes zu großen Verbänden zusammengefasst. Die einzelnen Kongregationen unterstehen einem schlichten Ordensmann, einem Präses. Er ist stets ein Priester und womöglich ein Jesuit oder jesuitisch erzogener Weltgeistlicher. Dieser Präses untersteht den Befehlen des jeweiligen Generals der Gesellschaft Jesu. Stolz sagt ein Jesuit, Zitat, ein hierarchisches Kadres trägt und leitet das Ganze. Zitat Ende. Der Präses ist ein uneingeschränkter Leiter seiner Kongregation. Er entscheidet auch allein über die Aufnahme eines Kongregationisten. Nach außen vorgeschoben steht neben ihm ein weltlicher Vorstand, der Magistrat oder Rat unter den Präfekten. Die leitenden Stellen in dem Rat, vor allem der Präfekt, werden von den Kongregationisten nach Vorschlag des Präses gewählt. Wahlen sind heute allgemeiner Volksbetrug, warum sollte der blöde Sodale ausgenommen sein? Der Präfekt, der gesamte Rat sind nur zur Täuschung der Kongregationisten, aber auch zur Tragung der Verantwortung vor der Welt da. Der Präses gibt seine Weisung dem Präfekten und dieser gibt sie dann nach unten weiter. Der Jesuit Löffler kennzeichnet die Verhältnisse sehr gut, wenn er schreibt, Zitat, der priesterliche Leiter, der Präses, scheinbar im Hintergrund des öffentlichen Lebens und Wirkens stehend, überlässt in kluger Mäßigung dem Magistrate die äußere Repräsentation der Autorität und Raum zur freudigen Initiative. Sich selbst bewahrt er das Recht und Pflicht letzterer, wenn nötig, Impuls und Richtung, jedenfalls Nachdruck, Geltung und Sanktion zu geben. Zitat Ende. Jesuit Hugger schreibt, Zitat, die Seele der Kongregation ist der geistliche Präses, der im Namen der kirchlichen Obrigkeit sein Amt verwaltet und durch diese Verbindung das Fähnlein der Kongregation in den großen Heerbann Christi eingliedert, so sehr ist er die Seele, dass mit ihm die Kongregation steht und fällt. Seine Hauptaufgabe verwendet er auf das Offizierskorps, den Präfekten und die Räte. Zitat Ende. Der geistliche Präses erinnert auch in seiner Stellung an den Meister vom Stuhl, der Freimaurervereine leitet, aber anderen Profanen die äußere Repräsentation überlässt.